Erster Josaphat war der König von Juda. Er kam sicher nach Hause nach Jerusalem zurück. Zweiter der Seher Jehu kam zu ihm. Er fragte, warum hilfst du bösen Menschen? Gott ist deshalb sehr böse auf dich. Dritter aber du hast auch gute Dinge getan. Du hast die falschen Götter weggemacht. Du wolltest Gott finden. Vierter Josaphat blieb eine Zeit in Jerusalem. Dann reiste er wieder zu seinem Volk. Er brachte die Menschen zurück zu Gott. Fünfter er suchte Richter für das Land aus. Er gab jeder Stadt in Juda einen Richter. Sechster er sagte zu den Richtern, passt gut auf. Ihr arbeitet nicht für Menschen. Ihr arbeitet für Gott. Er hilft euch beim Richten. Siebter habt Respekt vor Gott. Seid vorsichtig bei eurer Arbeit. Gott ist immer gerecht. Er bevorzugt niemanden und nimmt kein Geld an. Achter Josaphat wählte auch in Jerusalem Männer aus. Das waren Priester und Leiter von Familien. Sie sollten Streit unter den Menschen lösen. Neunter er gab ihnen einen Befehl. Ihr müsst Gott ehren. Arbeitet treu und mit einem ehrlichen Herzen. Zehnter eure Brüder bringen Streitigkeiten zu euch. Ihr müsst sie über Gottes Regeln lehren. Dann machen sie keine Fehler gegen Gott. So wird Gott nicht böse auf euch. Elfter der Priester Amaria ist der Chef für Gottes Aufgaben. Sebadia ist der Chef für die Aufgaben des Königs. Die Leviten helfen euch. Seid mutig bei der Arbeit. Gott hilft den guten Menschen.